Es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Ich smoke und denke nicht mehr klar. Du hast mich mit ner Message umgebracht. Was hab ich mir dabei nur getan? Eines Tages warst du weg und ich hab es nicht gecheckt. Montagabend voll depressed, wär an Pillen fast verreckt. Ich brauche eine Line, um zu verstehen, wieso es nicht mehr heilt. Mein Herz hat sich geteilt, werf für Benzos in mich rein. Eines Tages warst du weg und ich hab es nicht gecheckt. Montagabend voll depressed, wär an Pillen fast verreckt. Ich brauche eine Line, um zu verstehen, wieso es nicht mehr heilt. Mein Herz hat sich geteilt, werfe Benzos in mich rein. Und schon Samstagabend ganz allein, fühl mich sad und bin am Wein. Ich sitze hier und trinke Wein. Das kann und muss alles nicht sein. Wie mit deinem Wunsch kannst du mir alles nehmen. Ich bin bereit dir zu beweisen, dass es anders geht. Baby, it really hurts, du lässt mich untergehen. Hab schlechte Laune, bin am Drownen, als ich anders geh. Eines Tages warst du weg und ich hab es nicht gecheckt. Samstagabend voll depressed, keine Drugs, ich greif zum Sex. Eines Tages warst du weg, lässt mich hier zurück im Dreck. Ich liege allein im Bett und komme niemals back on track. Eines Tages warst du weg und ich hab es nicht gecheckt. Montagabend voll depressed, wär am Pillen fast verreckt. Ich brauche eine Line, um zu verstehen, wieso es nicht mehr heilt. Mein Herz hat sich geteilt, werfe Benzos in mich rein. Eines Tages warst du weg und ich hab es nicht gecheckt. Montagabend voll depressed, wär an Pillen fast verreckt. Ich brauche eine Line, um zu verstehen, wieso es nicht mehr heilt. Mein Herz hat sich geteilt, werfe Benzos in mich rein.